Nase und glotzen ständig dumm. Ich sage, schiebt sie alle ab, die zecken gleich noch mit. Doch vorher auf dem Flughafen, da kriegen sie noch einen Tritt. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch, in den Arsch. Ja, wird man wieder einsperren. Und dafür sind wir auf die Straße gegangen. Mitgegangen, mitgefangen, mitgerangen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Verkauft und verraten von den Demokraten. Verkauft und verraten von den Demokraten. Verkauft und verraten von den Demokraten. Verkauft und verraten von den Scheißdemokraten. Ja, ja, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sie nicht.

Ich weiß, es ist gemein. Pervers und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. Ich weiß, es ist gemein, so gemein. Pervers und abgrundtief schlecht. Aber doch irgendwo geil und irgendwo gerecht. We wanna, wunder, wunder. Was ist wenn der Kuba, Banana der Kuba? Kuba ist die, was ist die? Mr. Leverman! Jabba! Mit Scham auf Leeren an den Jacken steht sie am Imbiss vom Kanacken. Die versiffte Domestos-Hose vollgekotzt mit Knoblauchsoße. Sind die Dönerskins, Dönerskins, ja, ja, die Dönerskins, Dönerskins. Gegen Rassismus wollen sie sein, lassen sich mit Zecken ein. Und die letzte Gewissensbisse spielen sie runter mit Hansa-Pissen. Sind die Dönerskins, Dönerskins, ja, ja, die Dönerskins, Dönerskins. Jedes Mal hörst du sie schreien vom Spirit of 69. Es gibt was Besseres, das weiß ich. Es ist der Geist von 33. Und ihr seid Dönerskins, verdeckte Ermittler und Bauleute. Sie sollten uns fangen, doch es wollte nicht glücken. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Darum schöne Grüße an den Ignaz-Bubis und an den Staatsschutz und seine Azubis. Weiter Rock'n'Roll ist unser Leben. Lanza wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören und unsere Feinde sollen es hören. Hey Bubis, hörst du uns? Fall ich aus dem Bett. Die Bullen donnern wie verrückt an meinem Brett. Die Tür fliegt auf mit voller Wucht. Zum hundertsten Mal wird meine Bude durchsucht. Bei der Staatsanwalt erstaffelt sich die Akten. Tagtäglich ermitteln sie neue Fakten. Wir wissen, dass dieser Staat uns hasst. Doch wir machen weiter mit einem meinem Knast. Weiter Rock'n'Roll ist unser Leben. Lanza wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören. Und unsere Feinde sollen es hören. Hey Bubis, hörst du uns? Kaum fällt unser Name, da flippen die Roten. Unsere CDs sind überall verboten. Doch verbotene Früchte, die schmecken am besten. Man hört unsere Lieder sogar nicht nesten. Ihr kennt die neue Lanza schon, den Soundtrack zur arischen Revolution. Der Eis spielt bei uns im Radio, in Moskau wieder, was weiß ich noch wo. Weißt du, Rock'n'Roll ist unser Leben. Lanza wird es ewig geben. Kein System kann uns zerstören und unsere Feinde sollen es hören. Hey, Bobis, hörst du uns? Nein, Nats, hörst du uns? Hey, Bobis, hörst du uns? Ja, nicht koscher, die Leute. Hey, Bobis, hörst du uns? Ja, moralische Instanz, ja. Hey, Bobis, hörst du uns? Das sind wir für unverschämte Gäuben, ja, ja. Hey, Bobis, hörst du uns? Die Weltnohren flattern, die Weltnohren. Hey, Bobis, hörst du uns? Schalimchen, das Shepard. For you, brother. 88.